ruft, kommt der Garant. Da am Fenster guckt unser Teufelchen. Hallo Eddie, komm mal rein zu uns. Ja. Das Essen ist gerade fertig. Für dich ist auch noch was da. Für den Hund und dein Lämmchen auch. Wo hast du vorige Nacht geschlafen, Ellie? Deine Mutter hat dich gesucht, sie wird dich verprügeln. In Heu habe ich geschlafen, in Scheune von Frau Hansen. Ellie, sag mal, wer wohnt in dem großen Haus mit dem alten Turm? Viele Leute. Ja, da kenne ich noch einen. Kommen Skeletten in die Bar, ein Bier und ein Aufgeschlappen.